Lektion 4, Übung D. Das gibt es nicht mehr. Gestern gab es das noch. Gestern gab es das noch. Gestern gab es das noch. Bitte beginnen Sie. Das gibt es nicht mehr. Gestern gab es das noch. Er ist nicht mehr da. Gestern war er noch da. Er hat seinen Ausweis nicht mehr. Gestern hatte er ihn noch. Die Lampe ist nicht mehr in Ordnung. Gestern war sie noch in Ordnung. Das Gerät ist nicht mehr angeschlossen. Gestern war es noch angeschlossen. Die Heizung ist nicht mehr heruntergedreht. Gestern war sie noch heruntergedreht. Danke.